Erstes Kapitel Einleitung. Fachhistoriker unter sich. Wenn die Fachhistoriker heute klagen, darin liegt die Tragik in der Lage der modernen Geschichtswissenschaft, dass über sie nicht nach ihren eigensten Werken und nicht nach wissenschaftlicher Methode gerichtet wird, so haben sich die Fachleute das Bestehen einer solchen tragischen Lage selbst zuzuschreiben. Schon aus dem Grunde, weil sie den Außenstehenden ängstlich davon abzuhalten versuchen, sich in ihre interne Berufsarbeit einzumischen. Sie bieten dem gebildeten Laien Ergebnisse über Ergebnisse, können sich aber nicht dazu verstehen, ihm einen Blick in ihre Werkstatt werfen zu lassen und zu zeigen, auf welche Weise und mit welchen Mitteln sie zu ihren Resultaten gekommen sind. Danach trachtet aber gerade der geschichtlich interessierte gebildete Laie mehr denn je. Denn nach der großen nationalsozialistischen Wende ist das Besinnen auf die Vergangenheit unseres Volkes nicht mehr Zunftangelegenheit eines kleinen Kreises von Fachleuten, sondern Herzenssache jedes deutschen Volksgenossen geworden. Und immer stärker macht sich in unserem Volke ein Empfinden bemerkbar, mit der alten deutschen Geschichte, so wie sie uns bisher gelehrt wurde, müsse es in Teilen wohl nicht seine Richtigkeit haben. Es regen sich Zweifel hinsichtlich der ganzen Geschichte des deutschen Mittelalters, insbesondere aber im Hinblick auf die uns von ausländischen Geschichtsschreibern des Altertums überlieferten Berichte über den Ursprung und den Kulturstand unserer Vorfahren. Wendet man sich mit solchen Zweifeln an die Männer, die sich berufsmäßig mit der Erforschung der alten deutschen Geschichte beschäftigen, so begegnet man Achselzucken und einer Erklärung dahingehend, an dem großen Bau der mittelalterlichen Geschichte, wie er in eiserner Konstruktion dastehe, könne auf keinen Fall gerüttelt und geschüttelt werden. Das gewaltige historische Gebäude sei auf untadeligen festen Quadern errichtet, nämlich auf den uns erhaltenen Quellen der Geschichte. Die Quadern, die Geschichtsquellen, seien in den letzten 100 Jahren von der historischen Forschung so oft und so gründlich und mit so exakten Methoden geprüft worden, dass nach Ausscheidung eines kleinen, für unecht erkannten Bruchteiles an der Echtheit der Hauptmasse kein Zweifel mehr erlaubt sei. Damit stände der Bau der Geschichte des deutschen Mittelalters unanfechtbar. Uns wird schon an dieser Stelle klar, wollen wir über die Berechtigung der laut und lauter werdenden Zweifel ins Reine kommen, so müssen wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Quellen der mittelalterlichen Überlieferungen richten. Dabei wird es nun unerlässlich sein, dass wir uns in allererster Linie mit den Methoden befassen, die von unseren Historikern bei der Prüfung der Quellen auf ihre Echtheit hin angewendet werden. Wir müssen also wohl oder übel zu dem Fachmann in die Werkstatt gehen. Denn es leuchtet ja ein, dass mit unzulänglichen oder gar mit falschen Methoden die Prüfung auf Echtheit oder Unechtheit der Geschichtsquellen zweifelhafte und falsche Resultate erzielt werden müssen. Schauen wir also einmal den Fachgelehrten bei ihren Arbeiten auf die Finger. Ein Blick in die historischen Zeitschriften des letzten Jahrzehnts zeigt uns da die lehrreiche Tatsache, dass sich die Quellenforscher in der Handhabung ihrer Methoden keineswegs einig sind. Oft genug geraten sie sich gerade über methodische Fragen gegenseitig in die Haare. Für die berühmte felsenfeste Sicherheit ihrer Methode und damit ihrer Ergebnisse spricht das gerade nicht. Beginnen wir mit einem Beispiel aus neuester Zeit. 1927 veröffentlichte Schmeidler sein Buch Heinrich IV. Und seine Helfer im Investiturstreit. Anhand der von ihm angewandten Methode, die er selbst als mein großes Hilfs- und Zaubermittel rühmt, sie besteht in der kritischen Vergleichung stilistischer Eigentümlichkeiten in den mittelalterlichen Urkunden, gelangte Schmeidler zu bestimmten neuartigen Ergebnissen. Flugs bewiesen ihm zwei andere Forscher anhand ihrer Methoden, dass ihn sein methodisches Zaubermittel zu weitgehenden Irrtümern geführt habe. Dramatisch bewegt verlief folgender Fall. Von der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Historica, es ist dies die Stelle, die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, die Quellenschriften der mittelalterlichen deutschen Geschichte in mustergültiger Gestalt vorzulegen, sollte das Gesetzbuch der salischen Franken, die sogenannte Lex Salica, herausgegeben werden. Der mit der Bearbeitung betraute Forscher gelangte vermittels seiner Methode zu gewissen Resultaten, die auch von Fachleuten in der Zentraldirektion, von Männern höchster Autorität und Sachkunde bereits gebilligt waren. Da erhob sich aus den Reihen der Fachgenossen gegen die verkündeten Ergebnisse der lebhafteste Protest. In dieser immer peinlicher werdenden Situation musste sogar die Reichsregierung eingreifen. Es sollten nämlich an den verfehlten Arbeiten auch organisatorische Mängel im Aufbau der Monumenta schuld sein. Die Sache stellt sich aber in Wirklichkeit so dar. Die Fehlerquelle liegt nicht in einer äußerlichen Sache, nämlich nicht im Aufbau einer Fachgesellschaft der Monumentalleute, sondern in der Untersuchungsmethode, mit der man eben, sobald sich nur mehrere Forscher mit ein und derselben Sache beschäftigen, je nach Art der Handhabung zu verschiedenen Resultaten gelangen muss –